Dasgehirn.info, Fox P2. Oxytocin gilt in den Medien als molekülgewordenes Vertrauen, als Kuschelhormon, das sich auch per Nasenspray applizieren lässt. Ob das wirklich so einfach ist, erklärt uns nun René Hurlemann von der Nemo Research Group an der Uni Bonn. Guten Tag, Herr Hurlemann. Ich grüße Sie, hallo. Bevor wir uns mit dem Oxytocin beschäftigen, wofür steht denn bitte Nemo? Nemo ist ein Akronym, das für die Nachwuchsforschergruppe steht, die vom Land Nordrhein-Westfalen und von der Uni Bonn finanziert wird. Und das bedeutet Neuromodulation of Emotion. Das heißt, wir interessieren uns dafür, wie wir pharmakologisch, aber auch zum Beispiel mit repetitiver transkranieller Magnetstimulation und anderen Verfahren, auch Tiefenhirnstimulation, emotionale Vorgänge, emotionale Verarbeitung im Gehirn manipulieren, modulieren können. Bis hin zur Tiefenstimulation. Wow. Das ist richtig. Wir arbeiten eng zusammen mit Professor Schlepfer hier bei uns im Haus. Und dort geht es speziell darum, Patienten mit chronischer und anderweitig auch therapierefraktärer Depression mit tiefen Hirnstimulation zu behandeln. Wir haben einen stereotaktischen Neurochirurgen, der in bestimmten Hirnarealen diese Stimulationselektroden einbringen kann. Und auf diese Weise erreichen wir dann tatsächlich in einigen Fällen sehr hervorragende Ergebnisse, die dafür sprechen, dass auf diesem Wege möglicherweise Depression auch in Zukunft auch größeren Patientengruppen angeboten werden kann. Nun denkt man bei Oxytocin ja nicht zwangsläufig an Depressionen. Wie passt denn das zusammen? Also wie passt diese Forschungsarbeit in Nemo? Das ist richtig, wobei man sagen muss, dass der Kontext von Nemo schon ein klinischer ist. Das heißt, es geht uns speziell eigentlich um die Fragestellung, wie wir mit Substanzen, die vielleicht in diesem Zusammenhang bislang noch gar nicht untersucht worden sind, emotionale Prozesse im Gehirn modulieren können. Und soziale Funktionen spielen eine große Rolle bei Angststörungen, aber auch bei Depressionen. Und von daher ist das Thema Oxytocin von der Depression gar nicht so weit entfernt, wie man vielleicht auf den ersten Blick meint. Interessant. Also denke ich an Oxytocin, dann denke ich immer zuerst mal an diese amerikanischen Mäuse, diese Präriemäuse im Gegensatz zu diesen, was waren's, Mountain Voles oder so. Können Sie uns die Geschichte mal kurz zusammenfassen, Herr Hurlemann? USA einen Protagonisten, der seit mehreren Jahren sehr erfolgreich an diesem Tiermodell arbeitet, den sogenannten Voles. Und das ist Larry Young, der eine Professur für Psychiatrie an der Emory-Universität in Atlanta hat. Und dort eigentlich, kann man sagen, der weltweit führende Forscher auf diesem Gebiet ist und sehr interessante Dinge veröffentlicht hat. Ich hatte das große Glück, ihn persönlich mehrfach kennenzulernen und zu treffen. Und er hat immer wieder sehr interessante Befunde gezeigt. Es ist zum Beispiel möglich, wenn man Oxytocin in bestimmten Hirnregionen appliziert, das Sozialverhalten dieser Voles deutlich zu verändern. Es gibt mehrere Typen hier. Es gibt sozusagen soziale Voles, die polygam sind, also die sich zum Beispiel nicht fest an ein Weibchen binden. Und dann gibt es aber auch eine monogame Vole-Spezies und Larry Young hat traumhafte Ergebnisse zeigen können, dass es möglich ist, sozusagen Monogamie in Polygamie zu überführen und umgekehrt, indem bestimmte Manipulationen vorgenommen werden, pharmakologischerseits in bestimmten Hirnarealen. Und das ist ein sehr interessantes Ergebnis, weil es in der Summe dafür spricht, dass offensichtlich das Bindungsverhalten sehr gut modulierbar ist durch ganz wenige Substanzen, die wir hier verändern können und durch Eingriffe in Hirnregionen, die man zumindest am Vole schon ganz gut verstanden hat. Weiß man denn, was Oxytocin im menschlichen Hirn alles macht? Und Oxytocin wird im Hypothalamus gebildet und von der Hypophyse ausgeschüttet. Und es wird sowohl in den Blutkreislauf ausgeschüttet als auch in das Gehirn selbst. Insofern hat Oxytocin eigentlich mehrere Effekte. Es hat Effekte in der Peripherie des Organismus als auch Effekte im Gehirn selbst. Und am Anfang, als die Oxytocin-Forschung begonnen hat, wusste man noch gar nicht, dass es auch eine wichtige Rolle als Neuromodulator, als Neurotransmitter, also als Botenstoff in unserem Gehirn spielt. Das ist erst Ergebnisse, kann man sagen, die dann durch die Tierforschung der letzten Jahrzehnte begründet wurden und die dann schlussendlich seit etwa 2003, 2005 auch am Menschen beforscht werden. Es ist so gewesen, dass ursprünglich man eigentlich nur die peripheren Effekte von Oxytocin kannte. Und einer der berühmten Wissenschaftler, die sich mit Oxytocin beschäftigt haben, war Henry Dale, der damals an der Katze Hypophysenextrakte gebildet hat und fand, dass die Verabreichung solcher Hypophysenextrakte bei schwangeren Tieren zur Entbindung führt. Und daraus entstand dann eben schon sehr früh in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts die Hypothese, dass man mit Hypophysenextrakt Geburtswehen einleiten kann, Geburtsvorgang einleiten kann, und tatsächlich entstand daraus der sogenannte Wehentropf. Später wurde dann die Wirkung von Oxytocin insbesondere in der Gynäkologie dazu genutzt, um stillenden Frauen den Stillvorgang zu erleichtern, weil Oxytocin nicht nur zu einer Kontraktion der Uterusmuskulatur führt und damit den Geburtsvorgang einleitet, sondern auch zu einer Kontraktion der Milchdrüsen beiträgt, was den Stillvorgang insgesamt erleichtert. Aber hat es nicht neben dem Stillen auch mit dem Bindungsverhalten zwischen Mutter und Säugling zu tun? Und mit der Produktion des Säuglings auch? Absolut richtig. Also Oxytocin wird physiologischerseits unter verschiedenen Bedingungen freigesetzt, und zwar insbesondere bei der Stimulation der Mamille, eben genau auch beim Stillvorgang, aber auch der Genitalorgane bei sexueller Aktivität wird es eben verstärkt freigesetzt. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum wird es verstärkt sezerniert? Und die Forschungsergebnisse am Tier und in gewisser Weise auch am Mensch konvergieren eigentlich in die Richtung, dass das Bindungsverhalten durch Oxytocin sehr stark moduliert wird. Es geht dabei beim Stillen insbesondere um Bindung zwischen Mutter und Säugling. Und beim Sex geht es insbesondere um die Bindung der beiden Geschlechtspartner. Wir wissen, dass Oxytocin offensichtlich hier das maßgebliche Molekül ist, um diese Bindung herzustellen. Und um diese Bindung auch zu halten, wenn ich Ihre aktuelle Untersuchung richtig verstehe, Herr Hollemann, oder? Ja, wir haben uns mit der Frage beschäftigt, wie Oxytocin die soziale Distanz beeinflusst. Es ist nämlich so, dass wenn Männlein und Weiblein sich sozusagen das erste Mal über den Weg laufen, die Magie dieses ersten Momentes sehr stark darüber entscheidet, ob aus diesem ersten Augenblick mehr entsteht oder nicht. Und dazu gibt es auch eine interessante Literatur. Unter anderem hat Liz Phelps aus New York dazu gearbeitet, einen interessanten Befund veröffentlicht, was die neuralen Substrate dieser First Impressions angeht. Wir haben uns mit der Frage beschäftigt, wenn Mann und Frau sich, obwohl sie sich fremd sind und zum ersten Mal über den Weg laufen, möglicherweise nicht näher kommen, wenn der Mann unter dem Einfluss von Oxytocin steht. Denn es gibt ja viele Hinweise in der Literatur, dass Oxytocin zum Beispiel zu verstärktem Kooperationsverhalten, zu verstärktem Vertrauen beiträgt. Und hier würde man ja eigentlich annehmen, wenn man soziale Distanz untersucht, dass die Gabe von Oxytocin beim Mann dazu führen sollte, dass er sich der Frau, die er hier zum ersten Mal also sieht, ja, vielleicht stärker annähert, als er es unter normalen Umständen tun würde. Das heißt, wir haben gezielt die soziale Distanz untersucht, und die Hypothese zu Beginn bei der Planung dieses Experimentes war eigentlich die gewesen, dass wir davon ausgegangen sind, dass Oxytocin die soziale Distanz vermindern sollte. Also dazu führen sollte, dass sich ein Mann einer Frau stärker annähert. Das ist eigentlich ein Befund, wie er vor allen Dingen aus der Humanliteratur zu Oxytocin vorstellbar gewesen ist. Aber wir wurden dann durch die Ergebnisse selbst eines Besseren belehrt. Kann man also sagen, dass Oxytocin die Bindung nicht nur herstellt, sondern auch dafür sorgt, dass sie bleibt? Das ist richtig. Es ist nicht so, denke ich, dass Oxytocin ein Mediator einer komplett neuen Bindung ist. Also Oxytocin, soweit ich die Substanz verstehe, verstärkt bestehende Bindungen, führt nicht zwangsläufig dazu, dass neue Bindungen hergestellt werden. Aber in diesem ersten Moment muss man sagen, das ist eben das Entscheidende aus der psychologischen Literatur. Wenn Mann und Frau sich das erste Mal begegnen, also diese First Impression, ja, diese Magie, die dort in diesem Augenblick gebildet wird und die automatisch unter Umständen, ohne dass das so richtig bewusst wird, ja, dazu führt, dass man sich anziehend findet. Das ist etwas, was möglicherweise dann schon durch Oxytocin auch moduliert wird. Sie haben es jetzt an Männern untersucht. Untersuchen Sie es als nächstes auch an Frauen? Wir untersuchen das definitiv auch an Frauen und werden damit auch demnächst schon beginnen. Und das ist sehr interessant, denn wir wissen ja nun nicht, was für Effekte uns dort erwarten. Es könnte sein, dass Frauen beispielsweise noch stärkere Effekte als die Männer zeigen, das heißt noch mehr Abstand halten. Unsere Befunde haben ja gezeigt, dass die Männer, die in einer Paarbindung sind, verstärkt Abstand halten zu den Frauen. und nicht vermindert. Und das ist ein Befund, den wir ursprünglich nicht erwartet haben. Das ist aber ein Befund, der sich mit, sagen wir mal, neueren Erkenntnissen aus der Literatur ganz gut deckt, nämlich dass Oxytocin eine sehr stark kontextabhängige Wirkung hat. Das heißt, der soziale Kontext oder auch andere Kontextfaktoren beeinflussen maßgeblich die Effekte und die Richtung von Effekten von Oxytocin. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei Frauen in der Untersuchung gar nicht so einfach ist. Müssen Sie nicht permanent darauf achten, in welcher Phase des Zyklus Sie sind? Das ist korrekt. Das Problem bei Oxytocin ist, das hat auch die jüngste Literatur gezeigt, dass es Interaktionen gibt, also Wechselwirkungsbeziehungen mit dem Zyklus. Und hier muss man speziell darauf achten. Das ist übrigens einer der Hauptgründe, warum in der bisherigen experimentellen Literatur zu Oxytocin überwiegend eigentlich Männer untersucht worden sind, weil man davon ausgegangen ist, dass konfundierende Einflüsse anderer Hormone bei Männern besser zu kontrollieren sind als bei weiblichen Versuchspersonen. Das ist eigentlich der Hauptgrund, neben natürlich dem Risiko, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel eine mögliche Schwangerschaft bei einer Probandin übersehen würde, hier natürlich das große Risiko einer Fehlgeburt hätte, was durch eine experimentelle Behandlung mit Oxytocin ausgelöst werden könnte. Also von daher gibt es mehrere Gründe, die dazu beitragen, aber Sie haben völlig recht, insbesondere die Zyklusphasen sind hier zu berücksichtigen und damit auch der Einfluss, die mögliche Interaktion mit Geschlechtshormonen im weiblichen Organismus. Und das kann dann auch dazu führen, dass die Ergebnisse bei Frauen unter Umständen ganz anders ausfallen als bei Männern. Also wir können auf der Basis der Befunde bei Männern nicht automatisch diese Befunde verallgemeinern, generalisieren sozusagen für Frauen. Denn wir müssen davon ausgehen, dass durch die Wechselwirkungen mit anderen Hormonen das Oxytocin möglicherweise dann in der einen oder anderen Versuchskonstellation einen anderen Effekt produziert. Es ist ein unglaublich vielseitiges kleines Molekül. Absolut richtig. Und die Ergebnisse der Studien, die auch von anderen Arbeitsgruppen veröffentlicht werden, zeigen, dass Oxytocin in der Lage ist, ganz viele soziale Prozesse zu beeinflussen. Das reicht von Vertrauen und Kooperation bis hin zur sozialen Kommunikation bei Partnerschaftskonflikten. Überall dort scheint Oxytocin einen modulatorischen Effekt zu haben. Es hat sich allerdings gezeigt, und das ist sehr spannend, weil das Ergebnisse auch unserer eigenen Forschung sind, dass Oxytocin sicherlich falsch dargestellt wird, wenn man es als Kuschelhormon oder als Liebeshormon porträtiert, sondern es hat tatsächlich auch unter Umständen negative soziale Effekte. Und die sind in speziell den letzten 2-3 Jahren in der Forschung besonders zutage getreten. Es ist zum einen gezeigt worden, dass Oxytocin bei bestimmten ökonomischen Aufgaben, wo es eigentlich um Kooperation geht, auch dazu führt, dass Missgunst und Neid zwischen denen, die dort spielen, um ihren Gewinn, zunimmt. Das heißt, Oxytocin hat unter Umständen, je nach Versuchskonstellation, ja auch Effekte auf komplexere soziale Emotionen. Das andere, was gezeigt worden ist, ist, dass wenn man Oxytocin an eine Gruppe beispielsweise von Gleichgesinnten verabreicht, dass zwar die Kooperativität und das Vertrauen innerhalb dieser Gruppe der Gleichgesinnten zunimmt, aber gleichzeitig defensive Aggression gegenüber Gruppen von Andersgesinnten auch zunimmt. Diesen Effekt nennt man parochialen Altruismus und parochialer Altruismus wird durch Oxytocin gesteigert. Das ist der Befund eines sehr, sehr spannenden Science Papers einer niederländischen Arbeitsgruppe. Und dann haben wir selbst ein sehr interessantes Experiment, gerade jüngst in PNAS vor 2 Wochen veröffentlicht. Das zeigt, dass entgegen eigentlich der Annahme, dass Oxytocin, weil es im Gehirn unter anderem über eine Dämpfung der Amygdala zu funktionieren scheint, also entgegen dieser Befunde hat es eher dazu beigetragen, dass Angst und defensive Mechanismen bei den dort untersuchten Männern zugenommen haben. Und das ist sehr interessant. Das ist eigentlich etwas, was wir aufgrund der früheren Literatur zu Oxytocin überhaupt nicht erwartet haben. Die frühere Literatur zu Oxytocin zeigte nämlich, dass speziell über eine Dämpfung der Amygdala für Angstreize Stress- und Furchtreaktionen des Organismus durch Oxytocin gedämpft werden. Wir haben in unserem Experiment das Gegenteil gefunden. Wir haben den akustischen Startle untersucht. Das ist ein Reflex, ein Schutzreflex, den man durch elektromyographische Ableitungen der Augenmuskulatur sehr schön untersuchen kann. Und was wir dort gefunden haben, ist, dass unter dem Einfluss von Oxytocin die Verstärkung dieses Reflexes durch negative Bilder zunimmt und nicht abnimmt. Das heißt, Oxytocin fördert unter bestimmten Umständen eher defensives Verhalten. Ein anderes Experiment in dem Zusammenhang haben wir durchgeführt, das eher auf emotionales Gedächtnis zurückgreift. Und dort haben wir den Probanden Bilder gezeigt. Das waren entweder relativ neutrale Szenen oder aber Szenen, die sehr aversive Inhalte hatten. Also zum Beispiel Bilder von Opfern von Straftaten oder Bilder von verstümmelten Menschen, Leichen teilweise, also wirklich auch sehr, sehr aversive Bilder. Wir wollten untersuchen, wie solche Bilder im Gedächtnis verankert werden und ob Oxytocin diese Verankerung im Gedächtnis verändert. Wir haben den Probanden diese Bilder gezeigt. Die Probanden standen entweder unter dem Einfluss von Oxytocin oder Placebo und haben 24 Stunden später einen Überraschungsgedächtnistest durchgeführt und haben gefunden, dass Oxytocin das Gedächtnis für diese negativen Bilder nicht etwa reduziert hätte, wie man es eigentlich annehmen würde auf der Basis früherer Befunde, sondern im Gegenteil, das hat offensichtlich den Einfluss dieser negativen Emotionen auf das Gedächtnis eher verstärkt. Dieses Experiment ist nicht als Verhaltensexperiment alleine durchgeführt worden, sondern auch im Scanner, im sogenannten FMRT, also der funktionellen Magnetresonanztomographie. Das heißt, wir waren in der Lage auch zu schauen, welchen Einfluss hier Oxytocin auf die neuralen Korrelate hatte und konnten finden, dass es völlig richtig ist, was auch in der früheren Literatur berichtet wurde, nämlich dass Oxytocin zwar die Aktivität der Amygdala für diese negativen Reize gedämpft hat, auf der anderen Seite aber die Aktivität einer anderen Hirnregion gesteigert hat, die auch mit Emotionsverarbeitung im engen Zusammenhang steht, nämlich der Inselregion. Das heißt, die Inselregion hat unter dem Einfluss von Oxytocin an Aktivität zugenommen, während die Amygdala parallel dazu an Aktivität abgenommen hat. Das heißt, wir gehen davon aus, dass Oxytocin zu einer Verschiebung neuraler Aktivitätsmuster im Gehirn führt, die nicht zwangsläufig mit Anxiolyse, also mit Angstlösung einhergehen muss, sondern auch dazu führen kann, dass angstvoll besetzte soziale Reize zu verstärkten defensiven Reaktionen im Organismus führen können. Bei dem Facettenreichtum, Herr Hohlemann, könnte ich mir denken, Sie haben noch eine ganze Zeit zu forschen. Wie sind denn so die Aussichten? Ja, das sind unheimlich aufregende Befunde, denn wie ich Ihnen schon gerade geschildert habe, stand am Anfang, ich würde mal sagen so 2005, 2006, standen vor allen Dingen die stark positiven sozialen Effekte von Oxytocin im Vordergrund. Inzwischen zeigt sich, dass Oxytocin auch negative Effekte hat und dass sozusagen das vollständige Bild zu Oxytocin noch überhaupt nicht vorliegt. Und insofern ist es natürlich auch relativ verfrüht, der Substanz eine allein prosoziale Wirkung zu attestieren. Das mag kritische Implikationen haben für die jetzt doch gerade auch verstärkt anlaufenden klinischen Studien, die weltweit durchgeführt werden oder geplant werden. Oxytocin, das hatte ich Ihnen ja schon zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, untersuchen wir speziell auch im Zusammenhang mit Angststörungen und Depressionen. Andere Arbeitsgruppen untersuchen es im Zusammenhang mit Schizophrenie beispielsweise oder Autismus-Spektrum-Störungen. Und erste Befunde deuten dorthin, dass Oxytocin zum Beispiel bei Patienten mit hochfunktionellem Autismus die kognitiven, die sozialkognitiven Eigenschaften und Funktionen unter Umständen verbessert. Das sind sehr interessante Hinweise, denen man sicher in weiteren Studien nachgehen muss. Die Fantasie, die dahinter steckt, ist natürlich, dass man mit dem Oxytocin eine Substanz zur Verfügung hat, die unter Umständen soziale Dysfunktion, soziale Defizite bei bestimmten Erkrankungen unter Umständen sehr gut beheben kann. Und ich werde immer wieder von Journalisten darauf angesprochen, wie ich das Potenzial einschätze, dass genau das eines Tages eintritt, dass wir hier eine neue sozusagen Heilsubstanz zur Verfügung haben für die sozialen Defizite von Schizophrenie, von Autismus, von anderen psychischen Störungen. Fast alle psychischen Störungen zeichnen sich ja aus durch gravierende Probleme im sozialen Miteinander. Die Patienten sind oft beeinträchtigt. Oft ziehen sie sich sozial zurück, leiden sehr unter diesem sozialen Rückzug und möglicherweise steht mit Oxytocin ja eine Substanz zur Verfügung, die genau diesen sozialen Rückzug und andere soziale Probleme, die diese Erkrankungen mit sich bringen, besser behandeln kann als die etablierten Medikamente. Aber das ist tatsächlich noch etwas früh, um aus den experimentellen Arbeiten, die im Moment noch nicht so häufig sind, noch nicht so zahlreich sind, tatsächlich dann auf Patientenpopulationen rückzuschließen. Man wird sicherlich irgendwann größere klinische Trials durchführen müssen mit größeren Patientenzahlen, die so geplant sind wie jeder andere Clinical Trial. Das heißt, sehr sorgfältige Untersuchungen, die über längere Zeit laufen, größere Patientenzahlen einschließen. Und erst dann wird man tatsächlich entscheiden können, welches Behandlungspotenzial diese Substanz hat. Herr Hollemann, wir sprechen uns in 3 Jahren wieder. Vielen Dank. Fox P2 ist eine Produktion von dasgehirn.info. Am Mikrofon war Arvid Ley.